Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 51 2018, Episode 601. Es gibt noch keine KI. Ach, ich gehe es heute mal ganz langsam an. Ja, wir sind ja jetzt so Richtung Jahresende, ja, Woche 51. Ist wieder kurioserweise, es wird eine Sendung Woche 53 geben. Ja, kann ich nichts machen, ne? Ist nun mal so, ist seltsam, ja, aber passiert halt mal hin und wieder. Einen Schluck Kaffee nehmen hier. passiert halt hin und wieder mal, wenn man die Sendung so macht. Ich glaube, ich habe das am Jahresanfang schon kommen sehen. Naja. Ja, allgemeine Sachen. Ein großer Rückblick, ja, ein kleiner Rückblick wird's noch geben. In einer anderen Sendung jetzt, ja. Ich habe mir vorgestellt, ich gebe euch mal einen kleinen Ausblick so, ja, auf das, was vielleicht kommt nächstes Jahr. Ja, vielleicht noch nicht, es kommt immer drauf an. Ich nehme mir ja immer vor, ja, weniger politischer Kram zu machen, ja, und das haut irgendwie als nicht hin, denn oftmals überlagern eben stupide politische Aktionen halt die Themen Web, Tech und so weiter in einem Maße, wo ich dann wirklich nicht mehr zurückhalten kann, ja, und muss dann eben auch was dazu sagen. Ich mache es ehrlich gesagt nicht gern, weil es bringt nicht viel, habe ich schon gelernt. Ja. aber ja, man macht es ja doch. Ne? Ist ja die Rios Wochensicht ist ja für mich so eine Art Meinungsäußerung. Oder was heißt so eine Art? Ist einfach meine Meinung alles, was ich da sage. Ja? Nur meine Meinung und ja, deswegen kann man auch sicherlich das dann vertreten mal. Auch wenn es nicht gerade besonders gut ankommt. Ja? Ganz klar. Ja, es war im letzten Jahr ziemlich mau, muss ich sagen, mit bahnbrechenden Tech-News. Weiß nicht, ob das an mir liegt, dass ich einfach vielleicht Interessen anders gelagert habe, aber es waren keine Meldungen, die jetzt wirklich, also nicht so in dem Ausmaß, waren schon interessante Meldungen, ja. Schon würde ich gar keine Sendung mehr machen in der Richtung, aber es gab eben keine große Anzahl an solchen interessanten Meldungen. Und ich finde, das zeigt auch, dass momentan die Welt so ein bisschen gelähmt ist, was technischen Fortschritt betrifft. Ja. Wir kommen von einer Diskussion, dass das schlecht ist, zur nächsten Diskussion, ja. Wir machen uns mittlerweile um den Datenschutz mehr Gedanken als um, ja, sagen wir mal, die technischen Möglichkeiten, etwas zu verbessern. Ja, man kann nichts verbessern, indem man einen Schritt rückwärts gehen möchte. Hm? So wie es vielleicht momentan in der EU getan werden oder getan wird, ja, aber man muss eher einen Schritt in die Richtung nach vorne gehen, ja, um dann eben neue Ansätze und Lösungen zu finden. Ja. Die Lösung war noch niemals in der Vergangenheit für die Zukunft. Das geht nicht. Okay? Die Welt ist nicht Jack Daniels, okay? Die mögen zwar in ihrer Werbung sagen, ja, toll, ne? Bei uns, so war es heute, so ist es gestern, so ist es heute oder so ähnlich, ja, so nach dem Motto. Das mag für Hinterwäldler an die Tech-Fraktionen gelten und die haben leider meiner Meinung nach momentan viel zu viel Aufwind in Europa. Aber da ist Europa auch selbst schuld. Wir haben nämlich einen technischen Anschluss verpasst. Ja? Und in den USA ist momentan natürlich die technische Entwicklung gelähmt, weil die Tech-Firmen sich jetzt auch mehr Gedanken um die Politik machen, als um ihre eigentlichen Aufgaben. Ja? Also das ist etwas, was man deutlich merkt, wenn ich in einer Tech-News-Seite, ein Viertel der Meldungen dreht sich um den US-Präsidenten, ja, ein anderes Viertel um die Klimaerwärmung. Und dann mag das zwar alles ganz noble Ansprüche sein, ja, die sich die dort stellen, nur hat es eben mit der Technik nichts zu tun und das bezeichnet eben die Lähmung des technischen Fortschritts in den USA und Europa macht das sicherlich das nicht gerade besser. Mhm. Ja, und wie sieht es denn aus mit der Rios-Wochensicht in der Zukunft, wenn es so weitergeht? Ja gut, ich meine, ich muss natürlich die Tech-Themen irgendwann auch mal dann ersetzen mit die nicht vorhandenen Tech-Themen dann ausbauen mit anderen Sachen, ja, ich habe es eben schon mal angesprochen, mein Augenmerk ist momentan auch mehr auf Schreibgeräte, Füller und so weiter, ja, vielleicht, weil ich so gefrustet bin von dieser extrem lahmen technischen Entwicklung momentan, ich bin halt anderes gewohnt, ja, ich bin halt anderes gewohnt, ich habe doch schon, sag ich mal, wichtige Entwicklungen der Computertechnik miterlebt und da erwarte ich natürlich, dass es weiterhin wichtige Entwicklungen gibt und nicht irgendwie so Larifari, wie es jetzt eben abläuft. Ja. Und da zählen sicherlich viele Sachen drunter. Ja, gut, vielleicht suche ich mal deswegen immer wieder neue Themen, weil ich mittlerweile gelangweilt bin von dieser Lethargie, die da zustande kommt. Und es gibt ernsthaft Leute, ich meine, wir schreiben Jahr 2018, ja, und es gibt ernsthaft Leute, die immer noch hier den bösen Dämon Technik sehen. Das ist kein Witz, Leute, also das scheint auch wieder mehr in den Fokus zu rücken, ja, dass man denkt, hier die technische Entwicklung sei der Untergang der Menschheit. Der technische Stillstand kann der Untergang der Menschheit sein, denn bei einer wachsenden Weltbevölkerung, auch wenn es in einigen einzelnen Ländern nicht so aussieht, die Gesamtweltbevölkerung wächst und zwar dramatisch, dann braucht man ständig neue Technologien, neue Sachen, um dem Herr zu werden, sonst bricht alles zusammen. Wie sowas aussehen kann, das kann man auch in einigen zum Beispiel indischen Großstädten sehen, wo die Entwicklung der Menschen schneller vorangeht als die technische Entwicklung. Ja. Und die technische Entwicklung in Indien ist allerdings schon relativ groß im Vergleich zu den technischen Fortschritten hier. Denn dort muss noch viel und wird auch viel modernisiert, ja, auf den neuesten Stand der Technik. Und nicht umsonst sagen viele, dass Indien momentan die Technik hungrigste Nation ist und dass die dann auch die Europäer und vielleicht auch die Amerikaner in den nächsten 30, 40 Jahren, vielleicht sogar früher, überholen in der technischen Entwicklung und dass dort dann die neuesten Technologien sind und nicht mehr in Europa, naja, gut, das sind sie sowieso nicht mehr, in den USA, ja, und möglicherweise wird es eine harte Konkurrenz für Japan, ja, so ist es, Europa ist abgehängt hier, wir haben immer noch eine gute Forschungsentwicklung bei uns, aber Fakt ist, die effektive Erreichbarkeit für die Menschen dieser Technologie geht von den USA und von Japan aus, nicht von uns. Weil man bei uns anscheinend nichts mehr erreichen kann in diesem Land. Gar nichts mehr. ja, in Europa. Und deswegen muss alles erstmal in die USA oder nach Japan. Dort wird es dann zu einem Erfolg und dann kommt es wieder zu uns. Ja. Es ist schon ziemlich traurig, aber ist eigentlich nichts wirklich Neues. Nur die Dimension ist halt ein bisschen größer. Naja. Gut, in der nächsten Sendung werde ich noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Wie gesagt, Folgen für die Rios-Wochensicht. Könnte es sein, dass ihr vielleicht im nächsten Jahr mehr mal von Fühlern oder sonstigen Schreibgeräten oder Englisches hört, ja. Den Kanal Kami gibt es ja schon, beziehungsweise nicht Kanal, sondern die Playlist Kami im The Netcasts Kanal gibt es ja schon. Und vielleicht werde ich da dann ein paar Themen noch integrieren. Aber das werden wir dann sehen. So, nächste Folge gibt es darüber dann noch ein bisschen mehr. Die Woche gab es zum Beispiel eine Meldung vom Sony WH-1000XM3, ein Kopfhörer mit Noise Cancellation. Und ich habe ja den 1000X mir vor einiger Zeit gekauft. Der war damals die deutlich bessere Wahl als der Bose Quiet Comfort. Und seitdem hat Bose natürlich einige Modelle herausgebracht. Und Sony hat sich dann natürlich nicht lumpen lassen. Jetzt habe ich mal wieder von dem eigentlich dritten Nachfolger von, nein, zweiten Nachfolger von meinem, ja, mal wieder hier einen Test gelesen von Mr. Mobile. Und ja, auch mit diesem Kopfhörer ist Sony vor Bose. Ja. Einfach kurz und knapp bestes Noise Cancellation, bester Sound, ja, und beste Experience insgesamt. Und der Preis ist ordentlich, ja, aber so ist eben auch der Preis vom von Bose. Sony, also mich wundert es eigentlich nicht, im Gegenteil, mich wundert es eigentlich eher, dass Bose überhaupt so nah rankommt an Sony. Sony wird ja immer sehr gescholten, aber im Hi-Fi-Bereich waren die eigentlich immer ziemlich weit vorne. Ja. Erster Walkman, ja, viele technische Errungenschaften im Hi-Fi-Bereich. Und sie hatten aber immer mit den Leuten zu kämpfen, die, nur weil das Sony aus Japan kam, ihr die Nase gerümpft haben. Das hat sich zwar ein bisschen gebessert, ja, aber es scheint immer noch so eine Art Volkssport zu sein, auf Sony zu schimpfen. Dabei gibt es eigentlich, muss man ganz klar sagen, in den jeweiligen Preisbereichen der Sony-Geräte kaum etwas Besseres im Hi-Fi-Bereich. Ja. In anderen Bereichen mag das nicht immer so stimmen. Also wenn ich da so an die Smartphones denke, ja, da gibt es sicherlich deutlich Besseres in dem gleichen Preisbereich, aber im Hi-Fi-Bereich sind die immer sehr, sehr weit vorne, finde ich. Ja, ich teste übrigens seit, also ich, noch ganz kurz noch, ich lasse den Artikel verlinkt, diesen Test könnt ihr euch mal angucken. Ganz interessant, ist ein schöner Videotest, dann wisst ihr, was Sache ist. Ja, ganz kurz noch zu der Sache, hätte ich eigentlich müssen hier bei so mal allgemein, ne, reintun, aber ich benutze schon seit letzter Woche nicht mehr Google Docs zum Erstellen der Shownotes, sondern Soho Writer, ja, nur mal so zum Test, bin eigentlich relativ erfreut soweit, funktioniert alles wunderbar, aber das ist so ein Teil von meinen Bestrebungen momentan. Ich strecke ja so mal die Fühler aus, ne? Und was alles machbar ist außerhalb von Google. Und ja, Grund ist, Google Assistant ist ja, wird immer schlechter. Alexa wird immer besser. Jetzt steige ich da, mache ich da mal einen Teilumstieg momentan, ja. Einige Dienste fallen ja weg bei Google und somit, ja, ist mal wieder Zeit, so die Fühler rauszustrecken. Da auch mehr. Eine Sache habe ich ja seitdem dieses Problem mit Google auftrat, mit der KI und so weiter, ja, da ist dann eben auch nicht mehr erforderlich, dass ich zum Beispiel immer nur den Google Browser, den Chrome benutze und hab ja da auch mal nach langer Zeit mal wieder einen Firefox probiert und war ja, habe ich ja letzte Woche schon gesagt in den Netcasts, begeistert von dem, was Firefox 63 mittlerweile kann. Im Moment gab es sogar ein Update, zumindest für den PC auf Firefox 64. Super zufrieden. Deswegen ja, bin ich da auch wieder ein bisschen mehr am Ball. Und es gibt jetzt eine Firefox 65 Beta und die hat endlich eine WebP-Unterstützung. WebP, das ist einfach das bessere Bildformat, ja. Es sollte eigentlich gar nichts mehr anderes genutzt werden. Das Problem ist, dass eben WebP von Google, allerdings, soweit ich weiß, lizenzfrei entwickelt wurde, was natürlich besonders schön ist. Aber, ja, andere Firmen wollen ja, wenn Google etwas entwickelt, wollen ja andere Firmen das unbedingt nicht benutzen. Ja, irgendwie so alle gegen Google, ne, das geht schon mal gar nichts. Man hat ja auch Angst, ne, was... Nicht, dass Apple sauer wird, wenn man auf einmal so Google-Sachen benutzt. Ne? Als ob die wir, als ob die paar Prozent Marktanteil noch zählen. Egal. Nein. Ist nun mal so. Sorry. Die WebP-Unterstützung, auch wenn man Google-kritisch ist, muss man eigentlich, wenn man fair ist, zugeben, dass die genial ist. Die bietet Bilder verlustfrei in Größen, die es so vorher noch nicht gab. Die hat die WebP, das WebP-Bildformat bietet komprimierte Unterstützung, dass jedem JPEG eigentlich die Augen tränen müssten, ja, wenn es denn welche hätte, im Vergleich zu der Bildqualität bei gleicher Größe. Unfassbar. Somit kann man bei manchen Bildern sogar verlustfreie Bilder in Größen haben, die sogar noch mit JPEG erreichbar sind. Und da muss man ganz klar sagen, das ist besser. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das rüberbringen soll, aber offenbar hat ja alles, ist ja alles sinnlos, was, egal, da kann etwas noch so gut sein, wie es ist, ganz egal, wenn es von Google ist, ne, dann ist es ja Mist, ne. Es gibt gar kein Argument, warum sollte man PNG benutzen, wenn eine PNG-Datei bis um das Doppelte größer ist, ja, und verlustfrei, genau wie das WebP. Also da geht bei mir irgendwo so ein Schalter um und sagt, okay, also das ist dann absolut blödsinnig, PNG zu benutzen und absolut blödsinnig, JPEG zu benutzen bei den Komprimierungsformaten, wenn das bessere Bild weniger Speicherplatz benötigt. Da gibt es keinen Grund, nein, es gibt keinen Grund, selbst wenn man sagt, ach, pfeift doch am Speicherplatz, mir doch egal, ja, ich speichere eh alles in RAW ab, ja, alles klar, gegen RAW gibt es nichts zu sagen, aber sobald PNG oder JPEG ins Spiel kommt, da muss man ja nicht so dumm sein und dafür extra viel Speicher und dafür noch schlechtere Qualität oder beziehungsweise wenigstens mehr Speicher und bei gleicher Qualität, verstehe ich nicht. Das Einzige, was eben ist, und diese Argumentation, die kann man natürlich nicht von der Hand weisen. Die ist, ja, und wo sind die Bildanzeigeprogramme? Wie kann man denn WebP angucken? Besonders online, wenn man die natürlich auf seine Webseiten oder Blogs oder Ähnliches einbindet. Ja, hoppla, ne? Genau, das war das Problem. Man braucht den Google Chrome. Ich meine, gut, dieses Argument ist auch nur noch sehr schwach, meiner Meinung nach, denn der unglaublich große Teil der Internetbenutzer benutzt den Google Chrome seit geraumer Zeit. Die sind weit, weit, weit vorne. Alle anderen Browser sind nur noch in Spuren vorhanden, ja, muss man sagen, im Vergleich dazu. Und der Google Chrome ist ja schon so übermächtig bei den Nutzerzahlen, dass selbst Microsoft jetzt eingeknickt ist und seine eigene Browser-Engine eingestampft hat und der neue Browser Edge heißt da, glaube ich, der funktioniert jetzt mit der Chromium-Engine, dieselbe Engine, die auch Google für den Chrome benutzt. aus, es ist vorbei, die Schlacht ist gewonnen. Es gibt nur noch einen einzigen Browser, der da dagegen hält, und das ist eben der Firefox, ja. Mit eben der Problematik, dass der bisher keine WebP-Unterstützung hatte. Jetzt kommt es, zumindest in der Beta. Das heißt, man darf hoffen, es ist nicht gesagt, aber man darf hoffen, dass auch in der finalen Version von Firefox 65 WebP-Unterstützung da drin ist. Warum das so lange gedauert hat, weiß ich nicht. Es war geplant, diese WebP-Unterstützung schon vor vielen, vielen Versionen, schon über ein Jahr oder so, noch länger, glaube ich, ja, war das schon eigentlich angedacht. Und irgendwie gab es da wohl Querelen, ich weiß nicht, was da wieder hinter den Kulissen abgelaufen ist, ne? Aber es muss wohl sehr schwierig gewesen sein, für die Entwickler sich durchzuringen, WebP zu integrieren, obwohl es denn auch verlangt wurde. Ja, also ist möglich, dass bald meine Startpage, meine normale Startpage, wieder im Firefox funktioniert. Momentan funktioniert die nämlich nicht, denn ganz klar WebP-Bilderintegration ist da natürlich muss. Da tue ich die Webseite Größe drücken, also um das 8- bis 9-fache nach unten, was natürlich sehr gut ist. Gut, die Philips Hue oder Philips Hue Lampen, weißt du, wie spricht man das eigentlich aus? Hue? Ich glaube, Hue wird das ausgesprochen, ne? Würde ja auch Sinn machen. Philips Hue. Ja. Hue. Ja. Hue. Da seht ihr mal, das ist gar nicht so einfach, ne? Also die Smart Lampen von Philips, ne? Die hatten ein Problem, wenn der Strom weggeht und da kommt wieder. Dann gehen die Lampen an. Super gut, wenn nachts ein Stromausfall ist und man hat im Schlafzimmer so eine Philips Hue Lampe, ne? Dann wird man garantiert wach, wenn der Strom wieder kommt. Hä? Nicht sehr schön. Natürlich nicht, wenn der Strom nicht wieder kommt. Ja, dann schlummert man durch, weil, zumindest ich, weil dann auch der Assistant nicht weckt, beziehungsweise in Zukunft vielleicht das Amazon Alexa-Gerät nicht mehr weckt, dann habe ich eben ein paar Stunden mal länger geschlafen, ne? Ja, als ob. Ja, nur jetzt kann man das endlich einstellen nach dem Update. Man kann festlegen, wie sich die Lampen verhalten sollen nach einem solchen Vorfall. Also wenn einfach der Strom wieder angeht, das ist auch das Verhalten, was passiert, wenn man zum Beispiel am normalen Lichtschalter ausschaltet, ja, und wieder anschaltet, was dann passiert. Normalerweise wurde das so gemacht, dass dann das Licht eben richtig angeht wieder, weil, dass man hier so eine Art Not-Fallback hat, damit man sicher sein kann, dass wenn alles versagt, dass man die Lichter trotzdem noch normal anschalten kann. Das kann man jetzt einstellen, dass es nicht mehr so geht, ja. Finde ich aber sehr, sehr gut, weil, wie gesagt, dann ist die Chance eben größer, dass das Teil nicht angeht, ohne dass man das möchte. Ja? Es gibt zwar noch weiter ein Fallback, ein Notfallback, muss man es, glaube ich, zweimal aus und zweimal anschalten und dann hat die das gleiche Verhalten wie jetzt. Aber ich finde es gut, dass man es jetzt einstellen kann, was passieren soll. Dann kann man dann sagen, es soll angehen oder es soll ausbleiben, wenn der Strom wieder kommt. Und das finde ich ziemlich wichtig, die Funktion. Und das hat lang genug gedauert bei den Philips Hue-Lampen. Ne? Tja, die Realitätsprüfung sollte eigentlich das Hauptthema sein, aber das Hauptthema, ja, ist jetzt eigentlich gar nicht vorhanden. Aber trotzdem schneide ich es mal an. KI, ich habe es eben schon mal angesprochen. Ich steige um von dem Google Assistant daheim. Langsam. Ja, sofern Alexa tatsächlich besser ist. Ich will das erst in der Realität testen diesmal. Und zwar ausgiebig und skeptisch. Ich bin nicht vom Regen in die Traufe gekommen. Denn ich bin nicht mehr zufrieden mit den Problemen, die es da gab. Bei jeder kleinen Umstellung von Google funktionieren meine Sachen nicht mehr. Im Ancast werde ich dazu auch noch was sagen. Es war die Woche wieder ein absoluter Scherz, ja. Ich bin echt am Zweifeln, ob Google überhaupt noch überblicken kann, was sie da eigentlich tun. Die waren wirklich mal die beste Firma, was der technische Aspekt betrifft, ja. Immer haben alle gesagt, ja, die Technik ist zwar gut, aber ne, die Menschen, das Soziale, das ist schlimm bei Google. Ne? Jetzt ist es Soziale und die Technik schlimm bei Google. Was ist denn da los? Ja? Verdammt nochmal, das war echt das Schlimmste, was passieren konnte, dass die wegen Alphabet jetzt einfach nur noch der Gnade von ein paar Geldsäcken ausgesetzt sind. Ja? Die überhaupt keine Ahnung haben von der Technik. Und die Ingenieure bei Google, ich glaube nicht, dass denen das nicht bewusst ist. Oder ist es wirklich so, dass sich Google zum Haufen Hipster entwickelt hat, denen eigentlich die technische Entwicklung auch nur noch am Hintern vorbeigeht, ja, und die nur noch auf ihre Coolness Wert legen oder was. Ich weiß es nicht. Aber das ist nicht cool. Das ist dumm, sowas. Jeder normale Nutzer und jeder Technik-Fan, da wird das Teil an die Wand klatschen, ja, im Smart-Home-Bereich, wenn das Ding nicht funktioniert. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Und diese KI, das ist die größte Verarschung, seit es Computertechnik gibt. Wirklich. Es gibt keine KI. Es gibt keine KI. Das, was hier momentan uns als künstliche Intelligenz vorgesetzt wird, ist weit, weit davon entfernt. Argument, eine künstliche Intelligenz zeichnet sich dadurch aus, ja, unter anderem, dass sie lernfähig ist. Sie ist nicht lernfähig, wenn ein Haufen Ingenieure bei Google jede einzelne Erweiterung integrieren muss und nicht das System selbst lernt, dann ist es nur ein Programm, das verbessert wird. Übrigens bei jeder Verbesserung unabsehbare Folgen für die bestehenden Funktionen. Jedes Mal funktioniert was nicht. Wie gesagt, da noch weiter drüber im Uncast nachher. Das ist nicht nur eine nicht vorhandene KI, sondern es ist eine schlechte technische Umsetzung, dass ständig etwas kaputt geht, wenn etwas Neues in Anführungszeichen gelernt wird vom Team bei Google. Ob Google eine echte KI hat in den Laboren, ja, das weiß ich nicht. Die haben ja schon gesagt, die hätten solche, naja, sagen wir mal, Systeme, die selbst Krypto Funktionen lernen. Ja, und die dann auf einmal so gut wurden, dass die sogar die Entwickler ausgesperrt haben und unknackbarer Code produziert haben und so weiter und so weiter. Aber wisst ihr, da gebe ich mittlerweile keinen Pfifferling mehr drauf. Dann sollen sie bitte so eine KI implementieren in den Assistant und dann bin ich zufrieden. Ich habe schon mal gesagt, ja, wenn ich zum 500. Mal sage, ja, ich weiß nicht, es müssten jetzt fast doch, ja, es müssten nur um die 500 Mal sein, so lange mache ich das schon, sag abends dann Sleep Mode, ja, also Buzzword, ne, und Sleep Mode, und auf einmal versteht er es nicht mehr oder macht andere Sachen, reagiert anders, ja, und dann dauert es wieder ein paar Tage und dann kapiert er es wieder, nur weil die irgendwas geändert haben, dann geht das nicht mehr. Das geht so nicht mehr. Ja. Und will ich dann auch keine so Pseudo-KI haben, sondern dann will ich lieber ein Gerät haben, das einen Befehlssatz hat und diesen Befehlssatz kann ich ansteuern und dann wird gemacht, was ich in dem Befehl sage. Ja. Sleep Mode ist nichts anderes als eine Routine dann, die eben verschiedene Sachen ausführt, verschiedene Geräte ausschaltet, ja, Lichter ausschaltet, und dann einen Ton abspielt, also ein Spannungsding abspielt, ja. Und das ist nur eine Verkettung von Funktionen und das muss einfach gehen, und zwar jedes verdammte Mal, wenn ich das sag. Und ich habe keine Lust, beim Einschlafen auf einmal dann mit Problemen konfrontiert zu sein. Ne? Letztens gab es wieder eine Änderung, eine kleine, und dann wusste ich, oder ich habe noch nichts von der Änderung gewusst. Ne? Bloß ich sage das dann auf einmal, sagt die dann gar nichts mehr. Okay, das eine Licht geht aus, die drei anderen bleiben an. Ja, und dann auf einmal wird der Entspannungssound abgespielt. Was geht denn? Was ist denn jetzt schon wieder los? Nicht, dass die Funktion, dass dann irgendwas nicht gestimmt hätte mit den Lampen. Ich habe dann einfach gesagt, turn off all lights, und dann hat das ja auch alle ausgeschaltet. Wunderbar. Also das war dann wieder ein Problem. Da habe ich geguckt, nächsten Tag, ach ja, schön, es gab ein Update. Wunderbar, danke. Ja, geht so nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es betrifft ja nicht nur den Google Assistant, sondern es betrifft insgesamt diese Aussage KI, auch was man jetzt hört. KI, Kameraassistent, ja, KI hier, KN furzt dort, ja. Das ist eine Augenwischerei. Das ist eine absolute Märchenerzählung. Ja. Vielleicht hat man auch Probleme, weil es gibt ja keine rechtliche Definition von KI. Was heißt denn KI? Ja. KI kann auch mein Taschenrechner sein, weil der weiß nämlich, was 5x5 ist. Ja, also das ist eine KI. Ja. Aber das ist nicht das, was man eben bisher landläufig unter einer KI verstanden hat. KI, denkende Maschinen, Maschinen, die einen verstehen, weil sie einen verstehen und nicht, weil irgendein Techniker gesagt hat, ja, also wenn der das sagt, dann kannst du das machen. Ja? Das ist wie Eliza, was momentan abgeht. Und Eliza, das weiß man, keine künstliche Intelligenz, auch wenn es immer mal so aussieht. Ja, hat man ja ganz schon früh an den Computersystemen gehabt, ja, war sehr beliebt. Und es war faszinierend für die Leute, wenn sie reintippen konnten, wie geht es dir heute, ja? Und dann, mir geht's gut, wie geht es dir? Und dann, egal was man eingetippt hat, es hat keine Bedeutung gehabt, ja? Es hat sich aber so angefühlt, die Antwort darauf, als ob es tatsächlich irgendeine Bedeutung hätte. Und im Prinzip ist das bei diesen Systemen ganz klar genauso. Ja. Ich habe am Anfang auch, ich wollte glauben, dass das, was Google einem versprochen hat, dass das auch wirklich wahr ist, und auch andere Systeme. Ich finde deswegen Alexa besonders interessant, weil Amazon hat bei der Einführung von Alexa nie gesprochen von einer künstlichen Intelligenz. Nie. Alexa ist nur ein Gerät, das per Sprachsteuerung Funktionen ausführt. Das ist ehrlich, und das ist auch ehrlich gesagt das Wichtigste. Das soll das können. Und das muss zuverlässig gehen. Angeblich soll es zuverlässig laufen. Wie gesagt, ich muss das natürlich noch prüfen über mehrere Monate. Ja. Aber um das richtig zu tun, habe ich jetzt durch einen glücklichen Zufall ganz extrem billig, ja, ein Echo Dot 3 geordert. Der wird sich aber natürlich leider noch verzögern. Ich habe da gesehen, dass die Lieferzeiten momentan, ich weiß auch nicht, was da los ist. Also selbst bei Amazon direkt ist die Lieferzeit beim März 2019 für den schwarzen Amazon Echo 3. Echo Dot 3, was soll das? Ja, unglaublich. Aber ich habe deswegen auch einen ebenfalls sehr, sehr, sehr günstigen Generation 2 Echo Dot bestellt, der eigentlich nur ein schlechterer Lautsprecher hat, sonst nichts. Das ist mir aber relativ wurscht, ja. Und weil der hat auch einen 3,5 mm Klinkensteckeranschluss und auch noch Bluetooth. Das heißt, ich kann da jede Box anschließen, die ich will. Auch meinen Yamaha-Verstärker und Riesenboxen. Und dann föhne ich mit dem Amazon Echo Dot 3 mir mal die Haare trocken. Ja, ganz einfach. Also, das kann man machen. Nur, es muss eben besser funktionieren. Und deswegen die zwei Stück, wie gesagt, momentan halt nur einer. Ja, leider, ich hoffe, dass der zweite dann auch bald eintrifft. Und nicht erst im März 2019. Und dann wird sich das zeigen, was da abgeht. Ich lasse mal den Artikel hier verlinkt von Heise. Ich habe das jetzt schon seit vielen, vielen Wochen moniert und gesagt, dass die KI einfach auch keine richtige KI ist. Und wer da mehr drüber wissen will, kann auf hier mal gucken bei diesem Artikel hier auf Heise. Und der kann sich auch mal Informationen holen zu dem sogenannten Turing-Test, ja. Das war ist ein relativ altes, aber immer noch sehr interessantes, so ein interessanter Test, ja, der entscheiden lässt, ob denn ein Computer künstliche Intelligenz beherrscht oder nicht. Und da wird man eigentlich relativ schnell auf den Boden zurückgeholt, denn den Turing-Test kann eigentlich kaum jemand, kein System eigentlich bestehen. Und manchmal wird aber auch dieser Turing-Test tatsächlich in das Licht geführt, ja, dieses Google-Duplex-System, das ist ja auch sowas. Naja, ich gebe da mal keine Bewertung ab. Auch das ist im Prinzip nichts anderes als eine programmierte, ein programmiertes System von Antworten, ja, die eben noch so Störfaktoren, ja, wie zum Beispiel so mit einstreut, und dann hat es eben den Anschein, als ob da eine KI am Werkeln ist, aber naja. Aber dieses Duplex-System, ich würde mir wünschen, dass das Duplex-System, obwohl, nee, auch nicht, stimmt nicht, weil das Duplex-System hat wieder auch das Problem, dass es nicht lernt, zumindest nicht eigenständig lernt. Ich will keine Freigabe von Google-Mitarbeiter bekommen, dass mein System daheim lernt. Das muss persönlich für mich, muss es lernen, ja. Ja, und das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man mit einem normalen Menschen redet, beispielsweise, und man hat irgendeine Angewohnheit, was man am Satzende oder was weiß ich irgendwie so sagt, ne? Oder das, ja, vielleicht ist eins eine interessante Sache, das hat Google selbst mal aus spaßeshalber eingebracht, aber war trotzdem ganz interessant. Da war zum Beispiel jemand, der konnte einfach nicht sagen, hey, ja, also ich will es nicht damit euer Assistant nicht angeht, ja. Sondern da hat immer nur gesagt, yo, statt hey, yo. Ja? Und auch nicht okay gesagt, sondern yo. Und der kann das nicht anders, der kriegt das einfach anders in den Lippen. Der sagt, ich rede doch nicht wie ein Depp. Bei mir heißt es yo. Ganz einfach. Ne? Ich will jetzt keine Bewertung abgeben, okay? Aber so ist es. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen will, was das ist, sagt, Licht an, ja, das Licht anzuschalten, ja, dann muss das klappen. Ich kann es verstehen, dass nicht jeder einzelne Dialekt gelernt werden kann, ja, und das will ich auch gar nicht, aber das System muss lernen, dass, wenn man genau das sagt, dass dann eben das Licht angeschaltet wird. Kann auch irgendwas anderes sein. Das kann sein, wenn ich H725 sage, ja, dann soll das und das passieren. Und zwar ohne, dass ich eine Routine anlege, die H725 heißt, okay? So. Um wieder bei Bud Spencer anzukommen. Ja. Gut, so, jetzt habe ich aber lang genug geredet über das Thema, viel länger, als ich eigentlich wollte, weil es nämlich noch total frustrierend ist. Google ändert die AGB und die Verantwortung von Europa, das wollte ich mal kurz noch ansprechen. Ich habe jede Menge natürlich wichtige Notizen von Google per Mail geschickt bekommen. Ja, das ist jetzt mehr als eine, dass ich jetzt hier diese Sachen ändern. Ja, AGB ändern sich größtenteils, ja, oder einige Sachen in der AGB, aber das Wichtigste dabei ist, dass jetzt für Schweiz und für die europäische, für die EU, für den EU-Bereich, European Economic Area heißt es, ja, irgendwie sagen die ja nicht EU, ja. Ihr könnt ja nicht die European Union, das geht ja gar nicht, ne, ne. Also, ne, diese EU halt, ja, dort ist jetzt der Sitz, haltet euch fest, der offizielle Sitz ist jetzt nicht mehr Google in den USA, nicht mehr Google LLC, wie es bisher war, sondern es ist jetzt Google Irland Limited. Google Ireland Limited. In Dublin haben die ihr Hauptquartier und die sind jetzt für Europa verantwortlich, nicht mehr Google USA. Und das wird noch massive Auswirkungen haben. Das kann ich euch versprechen. Da wird es mir Angst und Bange, aus mehreren Gründen. Ja. Diese Gesellschaft unterliegt jetzt voll den EU-Richtlinien. Das mag für einige zwar ein Vorteil sein, für mich ist es eine Frage, ob dann überhaupt Google überhaupt noch fähig ist, auf dem europäischen Markt überhaupt was zu reißen. Schon jetzt ist es ja so, dass Neuerungen beispielsweise in den USA schon lange, lange kommen und für Europäer überhaupt nicht abrufbar sind. Das wird sich meiner Meinung nach jetzt sogar noch verschärfen. Am Anfang wird man erstmal davon kaum was merken, bis wirklich alles technisch im Hintergrund umgestellt ist. Nur dann wird bei jedem Furz, wird dann die EU zu Google Irland gehen und sagen, hier, ihr seid jetzt hier in der EU offiziell, jetzt gibt es überhaupt keine Ausrede mehr, dass ihr sagen könntet, ja nee, wir sind ja basiert in den USA, dann zählt das nicht, ja, sondern jetzt müssen die sich mit jedem Kram aus der EU abfinden und beschäftigen, ne? Weil es jetzt keine Diskussion mehr darüber gibt, ob europäisches Recht zählt oder amerikanisches Recht. Jetzt zählt nur noch europäisches Recht. Fertig. So. Und das halte ich in Sachen Technik für ziemlich schlimm. Außerdem wird es vielleicht noch andere Auswirkungen haben. Im Hardware-Bereich vielleicht auch, ja, Verfügbarkeit von Hardware. Da könnte es vielleicht sogar noch zum Positiven gehen, aber da müssen wir abwarten. Ich bin sehr skeptisch, wenn es heißt, Google was zum Positiven, wenn es um Europa geht. Aber tja, wie auch immer, es werden Änderungen kommen, die wird man im Laufe des nächsten Jahres merken. Also wer jetzt meint, morgen wird sich dann alles ändern, das wird so schnell nicht gehen, aber es wird sich was ändern und ich denke, dass man bis 2020 dann in Europa ein anderes Google haben als in den USA. So, ich habe noch einen Kommentar zu der letzten Rios-Wochensicht von Fahrenheit 1979. Da geht es auch um den Assistant erstmal. Ich lese einfach mal vor. Merkwürdig, hab mal die Spracheinstellungen umgestellt, alles English first, bin nach kurzer Zeit wieder zurückgewechselt, da ich aus Gewohnheit dann doch eher Deutsch spreche. Ganz merkwürdig, Erstsprache Englisch, Zweitsprache Deutsch, Ansprache Deutsch, der Assistent springt weniger zufällig an, was ja gut ist, aber die Reichweite hat damit auch rapide abgenommen. Aha. Wieder umgestellt, Reichweite wesentlich größer, aber mehr zufälliges Auslösen. Positiver Effekt der ganzen Aktion, mein Shield TV hat jetzt, Update nach Umstellen auf Englisch, eine neue Option bekommen, bei dem der Controller als eine Art Google Mini agiert. Ganz nett, allerdings fehlen mir persönlich die Sprachantworten. Des Weiteren lässt sich das Shield jetzt auch komplett per Sprache steuern. Das hat zumindest das Ausprobieren etwas gebracht. Vielen Dank, Rio. Ja, super. Alles, was zumindest mal ein bisschen positives Ergebnis bringt, ist ja schon mal was, ne? Das mit diesen verschiedenen Spracheneinstellungen und dem Auslösen der Erkennung, das ist eine interessante Geschichte. Und das werde ich vielleicht mal noch in Zukunft nochmal probieren zu nachzuvollziehen, was das sein könnte. Ja. Ich habe es ja normal die ganze Zeit immer nur auf Englisch stehen gehabt. Ja. Und da war dann auch eine deutsche Spracherkennung nicht möglich. Allerdings habe ich mal einen zweiten User-Account draufgeschaltet, der dann wiederum auf Deutsch gestellt war. Und dann kam ja auch die Multisprachunterstützung. Jetzt bin ich mal gespannt, was da wie verantwortlich ist, ja, dass da so komische Effekte auftreten. Mich würde es nicht wundern, wenn viele der Probleme, die ich momentan mit dem Google Assistant habe, darauf zurückgeht, dass man mehrere Sprachen eingestellt hat, beziehungsweise dass man eben mehrere Accounts hat, die dann per Sprache erkannt werden. Nur, das ist ja auch eine Funktion, die ist ja auch propagiert. Und wenn man nun halt mal einen englischsprachigen Account hat, einen englischsprachigen Nutzer und einen deutschsprachigen Nutzer, ja, dann muss das System eben auch das unterscheiden können, ja, und auch funktionieren. Das setze ich natürlich voraus. Trotzdem interessant, was da wohl der Auslöser ist. Und dann gibt es da noch was. Die Meldung hat mich zuerst mal, oder die Aussage hat mich zuerst mal ein bisschen verwirrt. Ja. Und zwar ebenfalls vom Fahrenheit 1979. Mediamarkt und Saturn haben ja aktuell Probleme. Zumindest haben sie jetzt die Zeichen der Zeit erkannt und verkaufen auch Xiaomi-Geräte. Und da war ich dann ein bisschen perplex. Ich habe zuerst gedacht, diese Probleme beziehen sich auf Huawei. Ja, also auf den Verkauf von Huawei-Geräten. Und aber offenbar habe ich da was falsch verstanden. Ja. Dann kam die Erklärung noch, Probleme wirtschaftlicher Natur, da ihre Verkäufe rückläufig sind. Deswegen finde ich es gut, dass sie jetzt auch für Nutzer, die den Import scheuen, auch wegen der Garantie nun die Möglichkeit haben, sich die Geräte auch im Laden anzusehen. Ergänzung, leider scheinen sie aktuell nur die kleinen Varianten, 64 GB, und diese nur online anzubieten. Beim zufälligen Check stellte ich fest, dass sie das OnePlus gar nicht verkaufen. Sollte man wegen der extrem starken Konkurrenz das Amazon dann doch mal überdenken. Ja, also ich muss sagen, dass beides, ja, sowohl die finanzielle Geschichte als auch der Verkauf von den Geräten ist übrigens filialabhängig. Ich meine auch, dass, zumindest war das mal so, dass die Handyabteilung bei Media und Saturn von Mobilcom, glaube ich, ist Mobilcom Debitel oder wie die da heißen, ja, oder Mobilcom heißen die jetzt, glaube ich, nur noch, dass die also von Mobilcom sind und nicht wirklich zu Media Saturn gehören. Ja, also von daher ist das auch noch eine Sache. Und dann für das übrige Sortiment übrigens sind die einzelnen Filialen verantwortlich, soweit ich das weiß. Und da kann es schon große Unterschiede geben. Ja, zwar, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ja, es gibt, also Mediamarkt ist schon Mediamarkt, aber dennoch sind die Filialen eigentlich in Eigenregie. Ja. Das hat markttechnische Gründe auch, ja. Das machen nicht nur Mediamarkt, das machen viele andere auch, weil dann gibt es zum Beispiel keine Pflicht für einen Betriebsrat oder ähnliches, ja. Das ist schon ganz, ganz lustig, ja. Aber, also, dass es generell Probleme gibt, finanzielle Probleme bei Mediamarkt-Filialen, das ist ein Gerücht, du, das hält sich seit es Mediamarkt gibt, hält sich dieses Gerücht. Und seit dem ersten Tag stimmt das nicht. Ja, also es gibt überhaupt keine Anzeichen davon, dass es irgendwie schlecht, den irgendwie schlecht geht. Natürlich, jammern tut man immer im Einzelhandel. Immer. Also ein Einzelhändler, der nicht jammert, da stimmt was nicht. Ja, das gibt's nicht. Aber also die können sich echt nicht beklagen. Ja. Man kann ja auch mal gucken, wie viele Filialen haben denn schon geschlossen. Ja. Da gibt es, ich weiß nicht, gibt es überhaupt schon eine Filiale in Deutschland, die geschlossen hat? Ich weiß nicht. Also ich weiß, dass es zum Beispiel ausländische Filialen gibt. Ja. wo Mediamarkt dann zum Beispiel gesagt hat, oder damals noch unter Metro-Führung gesagt hat, nee, also das machen wir nicht mehr dort, wir engagieren uns nicht mehr in dem Land, fertig. Ja, und haben dann die Filialen dicht gemacht. Weil da war ja mal so eine Expansion geplant, soweit ich weiß, auch ins Ausland. Aber ansonsten geht es denen ziemlich gut. Überraschend gut sogar. Ja, ich manchmal verstehe ich das als nicht. Wieso? Ich höre immer nur das Gejammer mit den Online-Händlern, die da denen das Wasser abgraben. Aber es ist tatsächlich so, dass der Konzern mittlerweile ein ziemlich gutes, sehr gut laufendes Online-Geschäft hat. Und das kommt auch oft den Filialen zugute. Ja? Das ist bei denen gern gesehen, wenn ihr online kauft bei Mediamarkt. Mhm. Das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte. Da müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte das in meine Filiale geliefert bekommen, ja, und holt es dort ab, dann wird es dieser Filiale angerechnet, ja. Und das heißt, die freuen sich, die haben keine Arbeit und können dann das auch noch verbuchen. Super. Besser geht's gar nicht mehr. Ja? Von daher haben die schon die Zeichen der Zeit erkannt. Ja? Ich muss auch sagen, wie gesagt, diese ganzen Gerüchte, man könnte, wenn man das glaubt, dann gäbe es diesen Konzern schon lange nicht mehr. Im Gegenteil, der hat sich abgespaltet vor einiger Zeit. Ja, es ist ja jetzt Economy, nicht mehr Metro. Und klar, die sind natürlich auch jetzt den Aktienwerten ausgeliefert. Das heißt, der Wert des Unternehmens wird jetzt sowieso nicht mehr direkt bestimmt durch irgendwelche Umsätze, sondern der Wert des Unternehmens wird jetzt durch die Börse bestimmt. Das heißt, was die Börsianer da denken, dass die Firma wert ist oder was gut ist oder was schlecht ist. Ja, wenn die sagen, oh, wir erwarten, dass Mediamarkt jetzt wieder so richtig reinhaut, ja, dann steigen die Aktien und dann sind die auf einmal ein paar Millionen mehr wert oder ein paar Milliarden. Zack, fertig, so einfach geht es. Und wenn so ein paar wichtige Börsianer sagen, oh, also ich glaube, das wird schlecht, und wupp, dann sind die Millionen oder Milliarden, zack, wupp, wieder weg. Ja, so geht es. Ja, wunderbar. Ja, die wunderbare Welt der Börse. Ja, ist mal einmal dort, wird schlimm oder gut, je nachdem, wie man halt aufgestellt ist, ne, und wie man sich dann selbst vermarkten kann. Und Mediamarkt macht das ziemlich gut. Mediamarkt Saturn macht das ziemlich gut. Das muss man schon sagen. Also ich habe keine Bedenken, dass die da irgendwelche Schwierigkeiten haben wegen dem Online-Handeln. Es gibt sicherlich Geschäfte, die haben massive Schwierigkeiten. Aber Mediamarkt zählt da, glaube ich, nicht dazu. Da müsst ihr mal gucken. Ich glaube, die haben umfangreiche Aktionen auch. Also, ich glaube, es gibt auch eine. Die meisten Filialen bieten sowas an, glaube ich. Obwohl ja am Amazon zum Beispiel ein Online-Händler ist. Ich glaube, also. Ohne Gewehr, ich lege da die Hand für nicht ins Feuer, so war es jedenfalls mal, aber ihr wisst ja, das ändert sich auch mal. Aber ich glaube zu wissen, dass ihr auf jeden Fall den Amazon-Preis bekommt im Saturn- und Mediamarkt. Also das, da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Also wenn ihr ein gutes Gerät seht, und das hat der Mediamarkt auch, ja, könnt ihr hingehen und könnt sagen, hier, ne, da, ich habe es auf Amazon so und so gesehen. Ich will es jetzt mitnehmen. Und dann habt ihr ziemlich gute Chancen, dass die sagen, ja, okay. Es gab da mal eine Richtlinie, dann, also eine Garantie, eine Preisgarantie. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber da müsst schon ziemlich blöd laufen, dass ihr die Preise nicht bekommt, glaube ich. Und oftmals, muss man gerade momentan sagen, sind die Preise sogar günstiger. Ja. Bei Zubehör. Ja, so ist es nun mal. Auch bei Amazon habt ihr schon mal geguckt, was bei Amazon mittlerweile das Zubehör kostet. Der haut einem die Schuhe raus, ne? Und das ist natürlich auch im Einzelhandel so. Ob online oder offline, mit irgendwas müssen die Hersteller, müssen die Firmen ja das Geld machen, das ist ganz klar. Und das machen die Händler eben mal mit dem Zubehör. Da kommt man nicht drum rum. Und irgendwo finde ich das auch, muss man auch mal akzeptieren. Ja. Und ja, ist halt so. Okay, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Mediamarkt geht saugut. Ja, am Schluss der Sendung habe ich wie immer noch ein lustiges Video zum Thema künstliche Intelligenz. Ja, ich sage nur, guckt euch mal die sogenannte, heißt sie auch immer, ne, die sogenannte AI bei Spielen an. Zum Beispiel das renommierte GTA 5. Dann könnt ihr euch mal vorstellen, was die KI so für eine Qualität bringt. Mhm. So ungefähr so habe ich das Gefühl, geht's im übertragenen Sinne auf den Servern von Google zu, ja, wenn ich da was reinspreche. Ja. Also so die Chance, dass was schief läuft, ist so 50-50. Ja. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Channel The Netcasts. Dort könnt ihr alles loswerden. Und dort könnt ihr jedenfalls die ganzen Kommentare loswerden. Und da findet ihr auch die Links und Informationen zu der Sendung im Video. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif. Nein, die Ohren, die kleinen grünen Antennen gibt es später. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tranquility Base here. The Eagle has landed.